der Straße ein Ost verklingt. Was war nicht gesprochen, mein Herz? Was war nicht gesprochen, springt mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich. Was denkst du denn, so wunderlich, mein Herz? Übersehen und frage, wie es dort verging.